Kundgabe 2398. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.7.1942. Sabbatheiligung. Gebote. Erbarmen bringe ich der gesamten Menschheit entgegen und will ihr meine Liebe schenken. Doch wer achtet noch meiner? Nur einige wenige streben mir entgegen. Sie suchen mich und wollen mir zu Gefallen leben. Sie werben um meine Liebe und wollen alles tun, was ich von ihnen verlange. Und diese sind meine Kinder. Ihnen bin ich nahe, wenn auch einem jeden in anderer Form. Doch immer werden sie mich erkennen und mir dienen wollen. Darum weile ich unter ihnen und habe mein Wohlgefallen an denen, deren Gedanken mich suchen und die sich im Gebet mit mir verbinden. Und so sollen sie ein offensichtliches Zeichen haben von meiner Liebe, auf dass sie in mir verharren und mich als den Herrn und Schöpfer des Himmels und der Erde erkennen. Sie sollen mein Wort vernehmen in aller Reinheit und mit dem Wort auch die Gewissheit, dass ich selbst bei ihnen bin. Dieses Wort ist meiner Liebe Unterpfand. Es bezeugt euch Menschen, dass ich wieder auf Erden weile und dass ich immer und immer wieder zu den Menschen spreche, die mich hören wollen und mir in Liebe ergeben sind. Und dieses Wort ist unvergänglich, wie alles, was von mir kommt, unvergänglich ist. Daran also werdet ihr erkennen, ob ihr göttliches oder menschliches Werk besitzet, dass es alles überdauert und jeglichem Vernichtungswillen standhält. Und wenn ihr euch nun fraget, was ich von euch fordere als Gegengabe, dann könnt ihr euch auch selbst die Antwort geben. Nichts, als dass ihr Liebe gebet allen denen, die euren Weg kreuzen. Denn mit dieser Liebe erfüllet ihr das erste Gebot. Ihr achtet mich und erkennet mich an. Ihr glaubt an mich, der ich euch die Liebe gelehrt und mein Leben in Liebe für euch hingegeben habe. So aber sollt auch ihr hingeben, was euch lieb und teuer ist. Ihr sollt in mir allein den Ersatz sehen. Ihr sollt keine Götter haben neben mir. Ihr sollt nichts anderes begehren als nur meine Gegenwart, auf dass ich unter euch weilen kann und ihr meine Nähe spüret. Dies ist wieder ein Gebot, zu dem ich euch nicht zwinge, sondern dass ich euch freistelle, weil ja nur die Liebe euer Handeln bestimmen soll, nicht mein Gebot. Der Geist der Liebe soll in euch sein. Dann werdet ihr stets so denken und handeln, wie es meinen Geboten entspricht. Und so die Liebe in euch ist, brauchet ihr keine Gebote. Denn diese habe ich gegeben für die Menschen, die jeglicher Liebe bar waren und alles unbeachtet ließen, was ihnen meine Liebe eintragen sollte. Ihre Liebe galt nur dem Körper, um dessen Willen sie jegliches Gebot missachteten. Und um dieses körperliche Verlangen zu beschränken, um der Ich-Liebe einen Riegel vorzuschieben, gab ich ein Gebot, dass sie an einem Tage meiner gedenken sollten, dass sie einen Tag heiligen sollten, sich aller körperlichen Arbeit enthalten und meinem Gebot entsprechend leben sollten. Ein Wirken in Liebe und steten Gedanken an mich und ein Zurückstellen der eigenen körperlichen Begierden. Das ist die wahre Sabbatheiligung. Ein Mensch, der von der Liebe zu mir erfüllt ist, hat auch die Materie überwunden und er strebt nicht mehr die Vermehrung irdischer Güter an. Folglich entheiligt er den Sabbat nicht durch körperliche Arbeit, wenn er diese verrichtet zu Nutz und Frommen des Mitmenschen. Und ein jeder, der nach meinem Willen lebt, der mir zustrebt und mich innig liebt, so dass er nicht meinen Geboten zuwiderhandeln will, der ist ein Glied meiner Gemeinde, auch wenn dies nach außen nicht erkennbar ist. Ihr Menschen seid von einem Irrtum befangen und leget euch meine Gebote in einer falschen Weise aus. Ihr handelt nach dem Wort, nicht nach dem Sinn meiner Worte. Wohl in bester Absicht, mir damit zu dienen. Doch es entstehen dadurch Missverhältnisse und Klippen, an denen so mancher scheitert und ihr dienet mir dadurch nicht. Horchet mit liebendem Herzen auf die Stimme im Innern, die euch gewisslich recht leiten wird, so ihr für mich seid und nicht wider mich. Alle meine Gebote sollen nur die Liebe in euch entfachen zur höchsten Blüte. So aber die Liebe in euch ist, benötigt ihr wahrlich meine Gebote nicht. Denn dann werdet ihr handeln der Liebe entsprechend. Ihr werdet auch dem Nächsten Liebe entgegenbringen, ihm in keiner Weise Schaden zufügen. Ihr werdet all euer Denken und Handeln meinem Willen unterstellen und könnet dann nicht sündigen, das heißt lieblos sein. Beachtet das Liebegebot, dann beachtet ihr alle meine Gebote. Und so ihr euch der göttlichen Führung überlasset, brauchet ihr wahrlich nicht zu fürchten, falsch zu denken oder zu handeln. Doch was ihr auch tut, es wird stets euer Wille und eure Liebe gewertet, nicht die Tat an sich. Heiliget ihr den Sabbat auch nach außen hin, so wird das auch mein Wohlgefallen finden, so ihr meinen Willen dadurch zu erfüllen glaubt. Doch niemals wird sich einer Sünde schuldig machen, der die Außenform nicht wahret, doch innerlich mir gleichfalls zu Willen zu sein trachtet. Er erfüllet meine Gebote, weil er für mich und nicht wider mich sein will. Amen.